1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen und etwas kürzeren Domian-Woche wegen des Pfingstfeiertages. Schön, dass ihr da seid. Ja, und wir starten heute am Dienstag mit einer freien Themennacht. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, dann meldet euch unter der bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin, die heißt Christine und die ist 29 Jahre alt. Guten Morgen, Christine. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Christine. So, um was geht's? Also, es geht darum, dass ich im Alter von 6 bis 9 von meinem Onkel sexuell missbraucht worden bin. Also mit allem, was man sich vorstellen kann. Ich sag mal, es fing harmlos an und hörte wirklich auf mit Vergewaltigung und also das, was man sich eigentlich nur in seinen schlimmsten Träumen vorstellen kann. Von dem Onkel? Von dem Onkel, genau. Es hat nie irgendeiner mitbekommen. Er hat damals in dem Haus meiner Großeltern mitgewohnt. Klar, als Kind verbringt man viel Zeit bei den Großeltern, zumal ich sehr an meinen Großeltern gehangen habe. Und mein Großvater damals für mich wie so ein Vaterersatz war. Im Alter zwischen 6 und 9, sagst du? Genau, genau. Ich bin im Dezember 6 Jahre alt geworden und im Februar fing das dann an. Ja, war das jede Woche? Jeden Monat? Es war mehrmals in der Woche. Mehrmals in der Woche. Also ich kann dir heute noch sagen, was ich anhatte, wie das Wetter war, was er anhatte. Also es sind so viele Sachen, an die ich mich noch erinnern kann. Als würde ich wie ein Film vor mir abspielen. Also es ist, und ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich habe das Problem, dass ich eine Schwester habe, die jetzt 2 Jahre alt ist, die in demselben Ort wohnt. Ja. Und ich jetzt natürlich Angst habe, dass... Moment, du hast eine Schwester, die ist 2 Jahre alt? Ja, genau. Mein Vater hat nochmal so einen Nachzügler bekommen. Ach so. Und jetzt natürlich kommt bei mir natürlich die Angst, weil er wohnt im selben Ort. Es weiß natürlich mein Vater, mein leiblicher Vater weiß davon ja nichts. Und jetzt habe ich natürlich Angst, dass meiner Schwester genau dasselbe passiert. Verstehe. Und ich bin so eingefahren da drin. Ich bin jetzt zum zweiten Mal verheiratet und ich habe so ein Problem damit, meinen Mann an mich ranzulassen. Jetzt egal, ob es gefühlsmäßig ist, kann ihm nicht vertrauen. Wem hast du denn überhaupt davon erzählt? Niemanden. Also ich habe meinem Mann ganz am Anfang unserer Beziehung, hat er mich mal ganz komisch angefasst, jetzt nicht böswillig angefasst, sondern es war für mich einfach in dem Moment eine Situation, die mich so zurückgeworfen hat. Und dann bin ich halt laut geworden und habe ihn dann halt von mir weggestoßen. Dann war er natürlich verdutzt und wusste gar nicht, was geht denn jetzt ab. Du hast außer mir jetzt noch niemandem davon erzählt? Nein, noch nie. Du sprichst jetzt zum ersten Mal darüber? Ja. Und es hat mich auch, ich kämpfe seit Wochen damit anzurufen, weil auch jetzt durch die Medien und es ist ja jetzt ein Dauerthema. Ja. Und zum anderen habe ich halt eine Tochter, die jetzt im November 6 Jahre alt wird. Und das ist jetzt einfach alles so viel auf einmal, dass ich wirklich teilweise denke, nee. Christine, bis zum 9. Lebensjahr hat er das damals mit dir gemacht. Genau. Wie kam es, dass er dann von dir abgelassen hat? Weil wir umgezogen sind. Aber die wohnen jetzt wieder da? Die wohnen immer noch da und wir sind damals, also ich bin damals mit meiner Mutter und meinem Bruder, sind wir damals weit weggezogen und von daher kam er halt nicht mehr an mich ran. Aber das heißt, dein leiblicher Vater, der jetzt wieder ein kleines Kind hat von 2 Jahren, der wohnt in der Nähe von diesem Täter? Der wohnt noch da, genau. Also die wohnen im selben Ort. Also die haben auch Kontakt. Ich nehme das meinem Vater ja auch gar nicht übel, weil er weiß es ja auch nicht. Ne? Ja, kannst du ihm das auch nicht übel nehmen, weil er weiß es ja nicht. Aber deine Mutter damals zum Beispiel, aber auch dein Vater, haben die nichts mitbekommen? Mm-mm. Das ist mir bis heute immer rätselhaft, wenn Nein. Also man kann sich das nicht vorstellen, aber die sind so gewieft und also heute als erwachsene Frau. Ne? Nein, aufgrund der Beobachtung deiner Person, ihres kleinen Kindes. Du musst doch immer verstört von dem Onkel zurückgekommen sein. Ich denke es auch. Also ich war ja danach immer, dass ich als Kind, also anfangs wusste ich nicht, was passiert da. Irgendwann habe ich gesagt, das kann alles nicht richtig sein. Mhm. Aber es kommen ja dann so diese typischen Drohungen, wenn du irgendwas erzählst, dann passiert dir was, dann passiert der Mama was. Und er wusste also auch... Natürlich, das ist mir schon klar, dass du nicht zu deinem Papa und deiner Mama gegangen bist und hast gesagt, der und das hat es gemacht. Aber die müssen doch die Angst in deinem Gesicht gesehen haben. Ich kann es dir nicht sagen. Wie war denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Eigentlich immer, also zu meinem Vater muss ich dazu sagen, hatte ich ganz lange Jahre keinen Kontakt. Also zu meinem Vater habe ich das erste Mal Kontakt wieder, da bin ich 21 geworden vorher. Achso, du warst damals nicht bist nicht bei deinen Eltern, bei deinen leiblichen Eltern aufgewachsen. Doch, bei meiner Mutter schon, die waren halt... Aber nicht bei dem Vater? Nee, also es waren die Eltern von meinem Vater, deine Mutter war bei dir. Meine Mutter war bei mir. Die hat es offensichtlich nicht gemerkt. Nee. Und du nimmst es ja auch nicht übel, dass sie es nicht gemerkt hat. Nein. Warum hast du jetzt so lange geschwiegen bis heute? Warum? Vielleicht Schamgefühl. Teilweise gebe ich mir noch die Schuld. Also das ist ganz, ganz komisch. Warum habe ich als Kind ein Kleid angehabt? Warum habe ich als Kind, bin ich im Bikini draußen rumgelaufen? Mhm. Das ist irre, aber es ist halt so. Das ist absurd, dass man sich selbst die Schuld gibt, obwohl ein erwachsener Mann ein so furchtbarer Täter ist, der das getan hat. Ich merke mittlerweile, dass mein Mann vollkommen überfordert ist, dass unsere Ehe wirklich vor dem Aussteht. Ja, du hast gerade so Andeutungen gemacht. Das heißt, du kannst keine normale eheliche Sexualität leben. Teilweise geht es, wo ich denke, es gibt Tage, wo ich denke, ach, dir geht's gut und dann kommt wieder irgendein Bericht im Fernsehen, man klappt die Zeitung auf oder es ist eine Situation, eine ganz banale Situation, meine Tochter spielt im Garten und der Nachbar redet mit ihr, ein alter Mann, der ist 80 Jahre alt, der würde nie irgendwie... Dann kommen die Gedanken, ist klar. Genau. Aber das heißt, du kannst mit deinem Mann Sexualität nicht genießen? Nein. Du lässt sie über dich ergehen? Ja. Um deinem Mann was Gutes zu tun? Genau. So kann man sagen. Dieser Onkel, hast du den irgendwann auch nochmal gesehen und Kontakt mit dem gehabt? Vor zwei Jahren ist meine Großmutter gestorben, da war ich auf der Beerdigung. Und dann standen wir vor dieser Halle, wo dieses obligatorische Kaffeetrinken anschließend ist. Und dann haben wir halt beide eine geraucht. Ich wusste nicht, dass er auch draußen war, weil es war alles mit Büchern und Und dann lief er an mir vorbei und guckte mich an von oben bis unten und meinte ich so einen dummen Spruch nach dem Motto, hast dich ja gut gemacht, könnte man ja auf andere Gedanken kommen. Ne? Das hat er auch noch zu lesen. Ja, und dann, es war ja keiner draußen, waren ja nur wir beide. Ja. Und dann hat mir das so die Luft zugenommen, dass ich dachte, um Gottes Willen, ich habe nichts gesagt, ich habe mich an mein Auto gesetzt, bin gefahren. Mein Vater fragte natürlich nachher, wo warst du? Ich dachte, nee, mir war das einfach alles zu viel und ich brauchte einfach ein bisschen Zeit. Man muss sich mal die Dreistigkeit vorstellen. Ja. Dass dieser Mann, der dir das angetan hat, auch noch so einen Satz sagt, man könnte auf dumme Gedanken kommen oder andere Gedanken kommen. Genau, ich habe echt in dem Moment gedacht, boah, ne? Also Christine, jetzt erstmal Kompliment, dass du dich heute hier äußerst. Ich habe das gerade so intensiv nachgefragt, weil ich erahne, was das bedeutet, wenn man das noch nie gesagt hat. Ja. Und es dann gleich auch dann in einer Öffentlichkeit sagt, ist das schon ein ganz großer Schritt. Respekt erstmal. Und ich finde einen Schritt in die richtige Richtung. Lass mich jetzt zwei ganz wichtige Aspekte sagen. Der erste Aspekt ist, dass du, finde ich, auf jeden Fall in eine Psychotherapie gehörst. Damit du mit dem Elend, was man dir angetan hat, einigermaßen lernst, umzugehen. Ja. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das würde ich dir jetzt nahelegen, wenn du in dieser Therapie bist und das mit deinem Therapeuten auch besprichst und stabil genug dafür bist, dann zeige dieses Schwein an. Es ist egal, zeig ihn an. Um andere Kinder auch zu schützen. Dass erstmal dieses ganze Verfahren in die Gänge kommt. Du hast Angst um deinen kleinen Schwester, war das, ne? Genau, richtig. Und wer weiß, was er noch alles, wie alt ist der jetzt? Wie alt ist der? 48, 49, ja. Wenn er das so intensiv mit dir damals gemacht hat, dann bin ich fast sicher, dass er sich auch noch andere Opfer gesucht hat und sie sich auch weiter suchen wird. So schätze ich ihn auch ein, weil ich denke nicht, dass er irgendwie sich im Laufe der Jahre, weil dass er sich nicht geändert hat, hat mir das gezeigt, dass er mir diesen dummen Spruch da an der Beerdigung gedrückt hat. Und deswegen habe ich gedacht, der hat sich gar nicht verändert. Das ist im Grunde genommen noch dasselbe. Ne? Und du bist erst 29 Jahre alt. Das heißt, das ist auch eine gute Zeit, sich zu äußern, wenn du zur Polizei gehst. Ich würde würde allerdings die Schritte so machen. Ich würde erst einen Therapeuten aufsuchen. Ja. Weil das ist erfahrungsgemäß immer für Opfer schwierig, zur Polizei zu gehen. Ja, richtig. Und erfahrungsgemäß ist es immer gut, wenn man das mit einem Fachmann oder mit einem Arzt erstmal abklärt und das auch in der Therapiesituation bespricht, bin ich jetzt reif und stark genug dafür. Mhm. Das würde ich dir raten. Ganz klare Ansagen, zwei Sachen. Therapeut, Polizei. Jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin sprichst, der Sabine. Ja. Die hat alles mitgehört und die kann dir jetzt die ganzen Verfahren erklären, welche Therapien am besten sind für dich und so weiter. Wunderbar. Mensch, ich bin ganz, ganz baff, dass du dich gewagt hast anzurufen. Ja, ich habe jetzt, mein Mann ist nicht da und ich denke jetzt, ne, ich habe also die ganze Woche, also ich gucke eine Sendung jede Nacht und wenn ich es nicht gucke, dann höre ich es halt im Radio. Und ich habe, also wie gesagt, die letzten Wochen mit mir gekämpft und jetzt habe ich gedacht, nee, wenn er die Nacht nicht da ist, dann, weil ich merke für mich, ich muss reden. Christine, sonst geht's kaputt. Ja, das glaube ich. Du sagst, du hast diese Sendung oder hörst und siehst diese Sendung oft. Ja. Dann weißt du, dass wir ja oft über sexuellen Missbrauch schon gesprochen haben. Genau, richtig. Und dann hast du immer an dich gedacht und dich aber nicht getraut, dich auch zu äußern. Ja, genau. Verstehe. Und jetzt hast du dich getraut. Es ist dieses Schamgefühl, ne? Ja. Dieses, mein Gott, warum passiert einem das oder warum ausgerechnet ich? Mhm. Und man merkt dann jetzt vor allem durch die Öffentlichkeit, das ist ja wirklich seit Monaten und dann kommt's immer wieder. Und dann irgendwann, ich bin jetzt wirklich an einem Punkt, wo ich sage, es geht nicht mehr. Ja, aber es ist auch gut. Es ist auch gut, dass durch diese Öffentlichkeit jetzt so viele Menschen, die im Dunkeln gestanden haben und sich nicht getraut haben, nach vorne treten. Genau. Immer mit diesem absurden Gefühl der Scham, wobei ihr euch natürlich, du dich nicht schämen musst, sondern der Täter muss sich schämen. Richtig. Normalerweise schon, aber es ist eine Ratio, verrückte Denkungsweise. Ja, klar. Ja. So, Christine, jetzt legst du bitte auf und du wirst von der Sabine zurückgerufen und alles Weitere könnt ihr beiden dann im Hintergrund besprechen. Alles klar. Und nochmal Kompliment, Respekt Dank für den Mut und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Hier ist Sandra und Sandra ist 37. Guten Morgen, Sandra. Ja, guten Morgen, Domi. Hallo, Sandra. Hallo, erstmal ein Kompliment an dich und an deine Sendung. Vielen Dank. Ich bin schon lange Fan von dir und und jetzt habe ich halt auch ein Problem und brauche deine Hilfe. Ja, erzähl. Und zwar habe ich einen Freund gehabt, mit dem war ich 12 Jahre zusammen. Mhm. Irgendwann war es halt dann so, dass wir uns auseinandergelebt hatten. Wir hatten uns nie irgendwie richtig ganz arg böse gestritten, aber wir hatten uns auseinandergelebt und dann war es halt so, das böse Internet, ich habe übers Internet jemand anders kennengelernt und dann auch viel Kontakt gehabt und bis dahin auch noch nie gesehen und trotzdem irgendwie auch viel Gefühl investiert. Wie lange liegt die Trennung denn jetzt zurück, die 12-jährige Trennung? Jetzt im November letzten Jahres haben wir uns getrennt. Ja, und dann hatte ich dann halt meine Internetbekanntschaft dann doch einmal getroffen und kennengelernt, habe halt festgestellt, da ist halt mehr Gefühl dahinter. Mhm. Habe meinen damaligen Freund gebeichtet, was los ist und er meinte, okay, triff ihn und dann musst du dich entscheiden, ob du jetzt bei mir bleibst oder halt eben nicht. Das habe ich auch gemacht und letzten Endes habe ich mich dann für die Internetliebe entschieden. Und ohne, dass du ihn näher kennengelernt hast? Bitte? Ohne, dass du den aus dem Internet... Ich hatte dann noch weiteren telefonischen Kontakt auf jeden Fall und wir hatten uns dann auch nochmal getroffen. Verstehe. Und dann hatte ich mich dann entschieden, dass ich den Schritt halt wage. Ja, also getrennt aus der 12-jährigen Partnerschaft. Genau. Rein in die neue Internetliebe. Ja. Voriges Jahr im November fing das an. Wie ist der Stand der Dinge heute? Der Stand der Dinge heute ist, dass meine Internetliebe mich vor, knapp zwei Wochen halt, hat sich von mir getrennt, weil er nicht damit klarkam, dass ich halt auch alleine Dinge halt eben mache, dass ich meinetwegen, wir mussten halt Wochenendbeziehungen führen, weil er kam halt nicht aus meiner Nähe. Wie weit entfernt? Er kam aus Dortmund und ich bin aus der Nähe von Kassel. Das ist ja schon ein Stück. 200 Kilometer, ne? Oder so. Genau. Ja. Naja, und er kam halt nicht damit zurecht, dass ich halt auch andere Dinge noch neben ihm habe, dass ich halt Klassentreffen mitmache und dass ich halt mit meinem Ex-Freund noch guten Kontakt hatte, freundschaftlich. Aber kein Sex? Um Gottes Willen, nein. Er hat jetzt auch selber schon wieder eine andere Freundin, aber und wir... Und bei den Klassentreffen auch kein Sex? Um Gottes Willen, nein, gar nicht, gar nicht. Also es ging um reine andere Aktivitäten im Freizeitbereich, die du mit anderen Menschen so hattest. Das hat ihm nicht gefallen. Genau, ohne ihn halt, wo er halt nicht immer dran beteiligt war. Was war das denn für ein Hansel? Ich weiß es nicht. Was ist das denn für ein Macho-Gehabe? Du durftest nicht auf Klassentreffen gehen und... Genau. Und deshalb hat er sich von dir getrennt? Ja, ich habe es trotzdem gemacht. Ich bin trotzdem auf Klassentreffen gegangen und ich habe trotzdem halt... Ja, ausschlaggebend war, ich habe vor 2 Wochen circa, bin ich bei einem Halbmarathon mitgelaufen und meine Internetliebe war halt mitgelaufen und ich hatte zufällig meinen Ex bei den Zuschauern gesehen und der hatte halt unseren Hund dabei und die hat mich halt gesehen und rannte auf mich zu und ich mich natürlich gefreut und sagte dann, ja, vielleicht treffen wir uns noch im Ziel und das war's eigentlich. Und da war bei ihm alle Rollläden runter und also er war immer noch eifersüchtig auf den unglaublich. Er hat mir eine riesen Szene gemacht und bin dann halt mit ihm nach Hause gefahren und habe ihm dann gesagt, es ist besser, wenn du heute Abend jetzt nach Hause fährst, und meinte, okay, ich pack meine Sachen und geh ganz und das war's. Boah. Und seitdem nichts mehr gehört von ihm? Wir hatten dann noch unsere Sachen halt eben ausgetauscht. Er hat meine Sachen mir mitgebracht und sich seine von mir abgeholt. Oh, immer traurige Aktionen, sowas. Ja, und das war's dann. Ich konnte jetzt gar nicht richtig mit ihm reden. So, jetzt rufst du mich heute an. Weil mich halt das sehr, ja, letzten Endes bereue ich halt, dass ich meine Beziehung für eine Internetliebe halt aufs Spiel gesetzt habe. Naja, gut, was heißt Internetliebe? Ihr habt euch im Internet kennengelernt und hinterher war es ja dann schon auch eine klare Beziehung, auch eine Wochenendbeziehung. Na, ich wollte es halt jetzt nur Internetliebe sagen, um es auseinanderzuhalten. Weiß, wen ich meine. Ja, ich verstehe, sehr gut. Sehr, sehr gut mitgedacht, ja. Ja, aber Sandra, ich glaube ja auch, dass diese 12-jährige Beziehung, so wie du es vorhin angedeutet hast, dass die eigentlich ausgelebt war. Ja, sonst, sie war und, sehr gut, aber sie war ausgelebt. Ja, und wenn vor allen Dingen dein ehemaliger Freund mit dem du 12 Jahre zusammen was auch schon sagt, naja gut, triff dich mit dem und dann guck mal dann hat der das ja auch so empfunden. Das war ja keine flammende Liebe mehr, da würde man nicht sagen, ja okay, triff dich mal mit dem und dann entscheide du. Das war's ja nicht. Und gut, jetzt hast du dich auf eine neue Sache eingelassen und die ist schief gegangen. So ist das Leben. Ne, du kannst, ja, jetzt bereut man vielleicht die schöne Kuscheligkeit und Sicherheit der ganz alten Beziehung, aber die ist nur flöten. Ja. Ja. Hat denn dein ehemaliger langjähriger Freund schon wieder eine neue Freundin? Ja. Ja, also gibt's kein Zurück. Relativ kurz nachdem wir uns getrennt hatten, hatte er auch wieder jemand anders gehabt. Doof gelaufen. Muss man so sagen. Hätte auch gut gehen können. Ja. Aber so ist, so ist das Spiel der Liebe. Ist es aber nicht, ja. Mann, jetzt sitzt du armes Ding wieder da und bist einsam. So ist es. Ganz traurig bin ich. Ja, ich kann es verstehen, aber ich will dir mal sagen, wenn der so komische Attitüden an den Tag gelegt hat, dann sei er froh, dass er weg ist. Ja, das sagen mir halt viele. Also im Moment tut es mir halt gut, wenn ich viel mit anderen drüber rede. Ich will dir mal sagen, gut mit hinweg. Ja, genau. Ich will dir mal sagen, wenn was ist denn das für eine Liebe gewesen, wenn der sich wegen so einem kleinen Kram von dir trennt? Ja. Da kann das Herz, die Herzensbindung nicht so groß gewesen sein. Ja, ich weiß halt auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie blind ich war, dass ich das nicht irgendwie eher erkannt habe. Naja, wenn man verliebt ist, du fandst den wahrscheinlich auch attraktiv und... Ja, sicher. Du hattest das nicht alles gemacht. Genau, du hattest deine Schmetterlinge im Bauch und da macht man die dämlichsten Sachen manchmal im Leben. Ja. Das wissen wir alle. Ja. Ah, ja. Sandra. Ja, es ist halt, wie es halt eben so ist, wenn man eine Trennung hinter sich hat und dann irgendwelche Pärchen sieht, dann sieht man, ach Gott, die stehen da jetzt zusammen, das könntest du jetzt auch haben. Ja, du stehst jetzt hier allein. Richtig, auf allen, das kann auch noch ein Jahr oder 2 Jahre dauern, ehe du einen neuen findest. Ja, oder, sehr gut, oder natürlich. Auch, ne, das ist halt so. Ach ja, vielleicht hat das auch irgendwo eine gute Seite. Das kann man immer erst nach einer gewissen Distanz sehen, was man auch aus solchen Sachen lernt. Man kann ja aus allen Dingen immer lernen, auch wenn es schlimme Dinge sind. Ja, natürlich. Und daraus ziehst du dann wieder mehr Lebenserfahrung für dich und für die Zukunft bist du dann noch gewappneter. Ja, man ist dann vorsichtiger und weiß halt, ja gut, da musst du halt eben jetzt mal genauer hingucken. Genau. Das ist wahr. Genau. Also, das ist der Lauf der Liebe. Ja. Ist sehr traurig für dich, aber da wirst du drüber hinwegkommen, bin ich sicher. Ja. Dauert jetzt noch ein bisschen und lenkt dich schön ab und dann hoffen wir für dich, dass bald doch wieder ein ganz toller Mann über den Weg läuft. Ja, danke schön. Liebe Sandra, alles Gute. Okay. Tschüss. Danke dir. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist ja schon Thementag aufgrund unserer kurzen Woche. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema, ich habe aufgegeben. Und ich möchte gern mit Leuten reden, ja, die sich aufgegeben haben. Zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung, eines schweren Schicksalsschlages, einer Sucht oder vielleicht zahlloser Misserfolge so im Leben. Oder auch mit Leuten, die es aufgegeben haben, beispielsweise einen Partner zu finden. Also wenn Sandra mich in 20 Jahren nochmal anruft und wenn bis dahin nichts passiert ist, dann könnte sie das vielleicht auch sagen, ich habe es aufgegeben. Vielleicht auch mit Leuten, die es aufgegeben haben, von ihren Schulden runterzukommen, weil ihnen alles über den Kopf gewachsen ist. Oder ganz einfach, es gibt ja auch Leute, die es aufgegeben haben, glücklich zu werden. Die sagen, ich bin einfach ein Pechvogel und ich werde in meinem Leben nicht mehr glücklich aufgrund verschiedener Ursachen und Umstände. Also, das ist das Thema morgen. Ich habe aufgegeben. Wer von euch sagt das? Wer von euch sagt, ich habe die Flinte ins Korn geworfen, es geht nicht mehr, ich bin am Ende eines Tunnels angekommen und da ist kein Licht mehr. Ich bin fertig. Ich habe aufgegeben. Das ist das Thema morgen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, ab 0 Uhr anrufen unter 0800 220 5050 oder gerne während der Sendung und natürlich auch mailen domian@wdr.de. Hallo Lisa, 20 Jahre alt. Hallo Jürgen Domian. Lisa, schön, dass du da bist. Ja, erstmal möchte ich dir sagen, du warst letztens im Kiosk bei meiner besten Freundin einkaufen und hast dir da eine Zeitschrift gekauft. Ehrlich? In Köln? Ja, in Köln, am Lindereck oder so heißt das. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber ich gehe öfters mal in Kioske, ja, stimmt ja. Ja, und da hat die mich direkt angerufen, mir das erzählt, weil ich so ein großer Fan von dir bin. Also grüßen wir auf diesem Wege mal die Freundin im Kiosk. Ja. So, aber okay. Jetzt zu dir. Ja, und zwar rufe ich an wegen meiner Mutter. Ja. Ich bin, seitdem ich 13 war, bin ich im Heim aufgewachsen. Ich habe vorher bei meiner Mama gelebt. Mhm. Meine Eltern sind geschieden und meine Mutter, zu der habe ich halt ein ganz schwieriges Verhältnis, die ist Alkoholikerin. War das auch der Grund, weswegen du dann mit 13 ins Heim gegangen bist? Nein, also meine Mutter ist keine typische Alkoholikerin, auch keine offensichtliche. Mhm. Der Grund, warum ich ins Heim gekommen bin, ist der, dass sie mich jahrelang geschlagen hat. Mhm. Aber im Suff auch? Oder? Ja, meistens im Suff, aber manchmal auch einfach nur aus Stress. Die war immer viel arbeiten, sie ist Taxifahrerin vom Beruf seit Jahren. Ja. Und damals war ich noch klein, die war alleinerziehend und hat halt auch immer eine relativ große Wohnung gehabt und versucht irgendwie auf etwas höherem Standard zu leben und dadurch mich total vernachlässigt. Ich hatte einen Schlüssel, sie hat selten was mit mir gemacht oder Zeit für mich gehabt und wenn sie dann nach Hause kam, hat sie mich meist in mein Zimmer geschickt und ich war halt ein Kind, Grundschule, ich wollte Aufmerksamkeit und die konnte sie mir nicht geben und da habe ich sie gestresst und dadurch kam dann... Dann kam das Heim. Wer hat dich ins Heim eingewiesen oder wie ging das, von wem ging das aus? Also das Jugendamt war schon des Längeren auf uns aufmerksam gewesen. Ich denke durch die Nachbarn, weil es auch immer viel Geschrei bei uns gab, wenn sie mich dann geschlagen hatte. Mhm. Und wir waren schon länger unter Beobachtung und wir sind ganz oft umgezogen, weil meine Mutter das Geld irgendwann nicht mehr aufbringen konnte für die Wohnungen. Und zum Schluss habe ich in einer Sozialbausiedlung gewohnt. Und da war gegenüber die AWO, das ist ja für Kinder und Jugendliche. Mhm. Und dadurch kam das dann. Ja, verstehe. So, das Ganze ist 7 Jahre her. Ja, das ist jetzt 7 Jahre her, dass ich dann ins Heim gekommen bin, endgültig. Du rufst mich heute an, warum? Ja, und zwar habe ich und meine Mutter hatten danach jahrelang ein sehr schwieriges Verhältnis zueinander. Es gab immer wieder Stress und Probleme, wir haben uns nur gestritten und wo ich dann in meine eigene Wohnung gezogen bin mit 18, aus dem Heim, dem ich zuletzt war, raus, habe ich dann versucht, den Kontakt zu ihr wieder näher herzustellen. Mhm. Allerdings, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht auf Dauer, es funktioniert mal für ein paar Stunden und sie versteht das nicht, dass ich diese Nähe zu ihr auch nicht haben will. Ach, sie möchte zu dir schon Nähe haben? Ja, das ist, sie hat irgendwie ein ganz verschobenes Wahrnehmungsbild. Sie hat jetzt einen neuen Freund und vor ihrem Freund ist dann immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Sie möchte, ja, mein Mädchen und hier und da oder... Aber die Initiative ist von dir ausgegangen, dass ihr wieder in Kontakt kommt, oder von ihr? Nee, Kontakt hatten wir jahrelang zwangsläufig, weil wir auch eine Zusammenarbeit mit dem Jugendamt stand. Ach so, ja, verstehe. Und sie auch Sorgerecht hat und, manchmal hatten wir dann monatelang keinen Kontakt, aber so grundsätzlich, habe ich sie ab und an noch mal besucht. Trinkt sie immer noch? Ja. Sie, also, Also sie trinkt immer noch, sie ist halt so, nach außen hin, man sieht es ihr auch nicht an, aber sie ist halt so, sie kann auch nicht ohne. Mhm. Nach der Arbeit holt sie sich dann ihre ein, zwei Flaschen Wein und dann setzt sie sich zu Hause hin, trinkt ihre zwei Flaschen oder manchmal reicht auch eine und dann geht die ganz früh schlafen ins Bett. Und so geht es seit Jahren. Ja, so geht das schon seit Jahren. Manchmal trinkt sie dann auch mal ein, zwei Wochen nicht, aber... Wie lange hältst du es bei ihr aus, einen Tag? Ja, also ein Tag. Wenn ich da mal eine Nacht, ich war jetzt letztens erst bei ihr. Wie eskaliert es denn dann? Oder was passiert, dass du sagst, ich kann nicht mehr, ich will da weg? Also es fängt erstmal so an, dass sie kommt und wenn wir uns sehen, dann ist alles super. Hm. Und dann sitze ich dann da mit ihr und dann fängt sie an zu trinken. Und entweder ist das so, dass sie halt anfängt, sentimental zu werden und dann auch meine Hand nimmt und mir immer sagt, dass ihr das so leid täte. Schlechtes Gewissen. Ja, das mag ich aber überhaupt nicht an ihr. Also. Aber das wird irgendwie in ihr hochkommen und da wird sie sich auch mit Selbstmitleid überschütten, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja, das ist halt so viele Sachen. So, sie fängt dann an, auf der einen Seite kann sie so werden, dass sie aggressiv wird und mir sagt, dass ich das alles schuld bin, was passiert ist. Mhm. Sie sagt dann, ich hätte damals als zweijähriges Kind mit einer Schere ihre Kleider kaputt geschnitten. Mhm. Und wo ich dann immer denke, ich war damals 2 Jahre alt, ich glaube nicht, dass ich da bewusst hingegangen bin und irgendwelche Natürlich Sachen... Natürlich nicht. Was für ein absurder Vorwurf überhaupt von der Mutter. Ja, und das ist das. Sie ist da nicht sehr, sie ist sehr realitätsfern, was solche Vorwürfe angeht. Mhm. So, und dann habt ihr euch aufgrund solcher Sachen dann in den Haaren und dann willst du gehen. Ja, genau. Und dann will ich auch gehen und dann fängt sie immer mit diesen alten Sachen an. Also ich war als Kind dann halt auch nicht ohne mit der Zeit. Irgendwann habe ich angefangen, sie zu beklauen. Ich habe ihr Geld geklaut. Bin dann mit 13, wo es dann ganz auf die Spitze kam, kurz bevor ich ins Heim gekommen bin, bin dann auch über Nacht weggeblieben und abgehauen. Und sie hat mich dann teilweise auch nachts nicht mehr reingelassen. Und dann macht sie mir solche Vorwürfe. Sie sagte mal, wer hat mich denn früher beklaut und wer war denn so scheiße? Wie alt ist deine Mutter? 25 Jahre älter als ich. Ich bin 40. 45. Ja. Klingt nicht nach einer 45-jährigen reifen Frau, was sie da macht und sagt. Mhm. Klingt nach einer fertigen Alkoholikerin, die mit ihrem Leben nicht klarkommt. Ja. Der verdammte Alkohol. Ja. Hat die denn überhaupt irgendwann mal versucht, vom Alkohol loszukommen? Weißt du das? Ja, jetzt vor kurzem erst hat sie gesagt, ihr Freund hat eine Krankheit und der muss jetzt auch aufhören, komplett zu trinken mit allem. Und da wollte sie eigentlich mitziehen. Ach, aber der Freund ist auch geschafft. Alkoholiker. Nee, der ist nicht Alkoholiker, aber der muss aufgrund einer Therapie, er trinkt halt auch ab und zu mal, ich denke mal so ein Wochenende. Ach so, und das hat sie aber nicht geschafft? Genau, das hat sie nicht geschafft. Und sie war auch nicht in einer Klinik? Nein, das nicht. War sie überhaupt schon mal in einer Klinik? Nein, sie sieht sich auch nicht als Alkoholikerin. Ja, wunderbar, da haben wir es natürlich. Ja. Da ist mir klar, dass dieses Verhältnis nicht funktionieren kann. Ja. Weil die natürlich so destabil ist durch ihren Alkohol und so persönlichkeitsverändert wahrscheinlich, dass die, vor allen Dingen, wenn sie dann auch immer dann noch abends anfängt zu trinken, wenn du da bist, ist das natürlich die Hölle für dich, könnte ich mir vorstellen. Ja, es ist nicht unbedingt die Hölle, es ist gar nicht so schlimm. Das ist enttäuschend. Ja, natürlich. Manchmal legt sie sich dann einfach ins Bett und ist dann auch ganz lieb und so und dann nervt mich. Nerven ist jetzt ein böses Wort, aber nervt mich auch nicht in dem Sinne. Aber manchmal wird sie dann ganz schrecklich, wo ich dann sage, boah, Mutter, leg dich ins Bett und schlaf. Hast du ihr denn, du sagst, die sieht sich nicht als Alkoholikerin. Hast du es ihr denn gesagt, du bist eine Alkoholikerin? Direkt habe ich es ihr nicht gesagt. Mach mal. Das hören die nicht gerne. Aber mach es mal. Ja, ich fährt die immer noch Taxi? Ja. Ah, die fährt also immer noch Taxi. Ja. Die steigt also morgens mit ihren zwei Flaschen Wein im Kopf vom Abend morgens ins Taxi. Ich denke mal, aber das ist, sie geht dann halt sehr früh schlafen. Klar, den Restalkohol hat sie immer drin, aber sie arbeitet halt auch nicht jeden Tag. Glaubst du denn, dass es so, soweit du das beurteilen kannst, dass es im Laufe der Jahre noch mehr geworden ist, die Alkoholmenge, die sie zu sich nimmt? Nein, ich glaube, das war bei ihr, früher war es also... wo ich noch kleiner war, hat sie mich am Wochenende, wenn sie frei hatte, hat sie mich mit Inlineskatern zur Trinkhalle geschickt. Mhm. Mit einem Zettel in der Hand, geben Sie meiner Tochter 5 Dosen Diebels oder Bier oder so. Und dann waren es halt 5 Dosen Bier, heute sind 2 Flaschen Wein. Ich glaube, das ist immer so. Ich glaube, dass du, wenn du in der Nähe eines Alkoholikers bist, macht der Alkoholiker dich kaputt, mit kaputt. Und alles hoffen, dass es dann doch vielleicht irgendwie besser wird und dass der sich besinnt und dass der vielleicht auch auf einen anderen Weg kommt, kannst du alles vergessen, solange der noch den Alkohol anfasst. Ja. Und ich glaube, in deinem Fall, dass so traurig das ist deine Mutter. Mhm. Aber dass die Distanz zu ihr dir besser tut, als wenn du versuchst, viel Kontakt mit ihr zu haben. Ja, das sind aber auch so Sachen wie, ich habe ihr Geld geliehen im Dezember letztes Jahr. Würde ich auch nicht machen. Und das war irgendwie, es ging darum, sie hatte eine Stromnachzahlung und ich habe sie nachzahlen musste und ich habe eine Nachzahlung vom Kindergeld gekriegt. Mhm. Da hat sie mich gefragt, ob ich ihr 200 Euro überweisen könnte. Mhm. Und dann waren da irgendwie 100 Euro zu wenig auf meinem Konto, habe ich ihr gesagt, nee, geht nicht, da fehlen die 100 Euro. Mhm. Und diese 100 Euro hat sie auf ihr Konto bekommen. Hm. Und hat mir nichts davon erzählt. Ich habe das hinterher erst in einem Brief entnommen von der Kindergeldkasse. Ja, siehst du, solche Sachen passieren. Hat mich dann auch belogen und hat mir das dann verschwiegen. Und wo ich dann heute renne, ich da immer noch hinterher. Ich weiß, ich werde es so schnell nicht in die Finger kriegen. Ich würde an der Stelle würde sie viel konfrontativer angehen in Sachen Alkohol. Ja, aber das davor habe ich Angst. Ich habe Angst, dass ich weiß nämlich, dass wenn ich ihr das sage, dass sie anfangen wird zu weinen. Und soll sie weinen? Mir wird das zu emotional. Dann soll sie heulen und dann geh du. Glaub's mir. Das ist immer die Hoffnung, dass man den anderen dadurch aufrüttelt. Mhm. Denn nur durch das Aufrütteln und durch die eigene Initiative kann der Mensch etwas bei sich verändern. Mhm. Es können durchaus so harte Worte fallen, auch dass ich erst mit dir Kontakt haben will, wenn du trocken bist. Ja, aber ich glaube, da ist meine Mutter. Ich habe ihr schon mal, habe ich mit ihr den Kontakt abgebrochen, weil sie das hier getrunken hatte und hat ihr dann auch gesagt, dass mir das auf die Nerven geht. Und da hat die sich wochenlang, monatelang nicht bei mir gemeldet. Das war ihr egal und ich habe dann irgendwann wieder die Initiative ergriffen und angerufen. Es gibt ja, wirst du vielleicht wissen, aber vielleicht weißt du auch nicht. Es gibt die anonymen Alkoholiker. Mein Vater ist auch Alkoholiker. Der ist bei den anonymen Alkoholikern. So, und dann haben die anonymen Alkoholiker noch so Nebengruppen, wo sich auch die Angehörigen von Alkoholikern treffen können. Mhm. Das wäre was für dich. Ja. Das wäre wirklich was für dich, weil da bist du mit Leuten zusammen, die das gleiche Problem haben und ich habe nur interessante und gute Sachen von denen gehört. Das wusste ich gar nicht. Ja, es gibt auch Gruppen. Gibt und wenn die, ich habe gehört, also du lebst ja in Köln, das habe ich gerade ja. Ist das nee, so? Nee, ich lebe im Wuppertal. Ach so, meine beste Freundin. Okay, ja, im Wuppertal gibt's das auch. Würden wir dich gleich mal gerne informieren, wo so eine Gruppe vielleicht in deiner Umgebung ist? Geh mal hin, das kann nicht schaden. Kriegst auf jeden Fall neue Impulse und interessante Anregungen, bin ich sicher. Ja, sehr gerne sogar. Und schrecke nicht vor Härte zurück deiner Mutter gegenüber. Ja, das ist schwierig. Ich habe Angst, dass... Weißt du, mich, wenn ich das immer höre, mich macht das mittlerweile auch so wütend, dass Menschen, die so in dem Alter sind, 40, 50, dass die von sich aus nicht die Initiative ergreifen, mal einen Schritt weg zu machen vom Alkohol. Ja. Also wenn ich jetzt höre, dass jemand 2-3 Mal schon in der Klinik war und es nicht geschafft hat, ist es immer noch schlimm. Aber dann höre ich daraus, dass er zumindest den Willen schon mal gehabt hat. Ja. Aber sich so gehen zu lassen, es ist ja eine reine Trägheit im Geist. Es ist ja eine komplette Trägheit, sich einfach nur gehen zu lassen, sich die Birne zuzusemmeln und die Umwelt einfach so ja zuzumüllen mit sich selbst, wenn man besoffen ist. So kann man das ja sagen. Ich finde das auch sehr, sehr traurig. Also wenn ich dann, mein Vater, der ist ja auch Alkoholiker, der war auch 2-mal in der Klinik und hat es dann manche wieder nicht geschafft. Jetzt im Moment ist er relativ stabil, aber auch nicht wirklich. Mhm. Da sehe ich dann, also wenn der trinkt, der will da auch niemanden mit belästigen. Der macht das immer alles gerne für sich aus und der arbeitet an sich. Und wenn ich das dann mit meiner Mutter vergleiche, also die zwei sind seit 100 Jahren getrennt oder so, dann denke ich, ja, das sind wirklich Welten. So, aber dann hast du es auch knüppeldick abgekriegt, dass der Vater Alkoholiker ist, die Mutter Alkoholikerin. Ja, ist alles ziemlich schwierig gewesen. Also Lisa, meine Psychologin heute Nacht ist die Sabine und die ist auch ausgerüstet mit den ganzen Infos auch in Wuppertal. Ja. Die würde dich jetzt anrufen und ruft dich gleich an und dann könnt ihr weiterreden. Okay, alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. 20 Jahre war gerade Lisa und 20 Jahre ist jetzt Lina. Hallo Lina. Hallo. Hallo. Ja. Lina. Ja. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ich habe ein Problem und zwar, ich habe einen Freund seit 2 Jahren und ich bin eigentlich auch relativ glücklich mit dem und habe im Internet aber Mädchen kennengelernt und die ist auch bisexuell, das wusste ich auch, die heißt Laura. Und jetzt habe ich halt ein Problem. Wir haben uns halt getroffen, wir waren dann ein Eis essen und dann ein bisschen spazieren, haben über alles Mögliche geredet und dann haben wir uns halt geküsst. Also richtig. Ja, richtig geküsst halt. Und, hast du zum ersten Mal eine Frau geküsst? Nein. Nein, du hast auch schon Erfahrung. Nein, also das war immer nur spaßfaktormäßig eigentlich irgendwie auf Geburtstagen oder so, aber also damals mit Flaschen drehen oder so, aber nie halt ernsthaft. Nicht ernsthaft. Halt. Das heißt, du hast keine lesbischen Erfahrungen. Nee, also nicht wirklich. Nicht wirklich, außer den Spielereien früher. Ja, ja. Ja. Hast du dich vorher denn schon mal so ein bisschen in eine Frau verguckt, früher, so vor ein paar Jahren? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also ich bin mir da ganz unsicher noch auf dem Gebiet und So, jetzt hast du die getroffen, die ist praktizierend bisexuell, die hat schon Erfahrungen. Ja, nein, also ja, geht so. Also, ein bisschen. Ja, genau, sie ist halt auch noch, weil sie ist ja auch jetzt 18 und sie hat das auch erst ziemlich spät entdeckt und Wann war der Knutscher? Vor ungefähr 3-4 Wochen. Ja, habt ihr seitdem Kontakt? Ja. Viel? Regelmäßig, ja, jeden Tag. Jeden Tag? Chatten, telefonieren oder was? Ja, ja. Und weiß dein Freund davon? Nein. Oh. Was redet ihr? So redet ihr auch über eure Gefühle füreinander? Also du mit das Mädel? Ja, schon. Also sie sagt halt auch irgendwie, dass ich halt total süß bin. Ich finde sie ja auch total süß, aber ich wüsste jetzt halt nicht, ob ich meinen Freund für sie verlassen würde. Und würdest du denn, ich meine, das ist schwer zu sagen vielleicht, aber geht das Gefühl, was du im Moment für sie hast, so in Richtung verliebt sein? Ein bisschen. Und stellst du dir sexuelle Dinge mit ihr vor? So weit habe ich noch gar nicht gedacht. Also, das war jetzt halt schön und... Schläfst du mit deinem Freund zurzeit? Ja. Ja. Wenn du mit deinem Freund schläfst, bist du in Gedanken mal so ganz kurz bei der Laura? Manchmal. Ja. Ja, das ist halt alles ein bisschen schwer. Das ist schwierig, ja. Das ist in der Tat schwierig. Ich meine, im Prinzip ist es das gleiche, als wenn du jetzt einen neuen Mann gefunden hättest, nur ist es noch komplizierter, weil du nicht genau weißt, was mit dir los ist, ne? Ungewohnte Situation. Ja, genau. Bin ich nur ein bisschen wie, ich würde mal fast sagen, ja, wenn du dich so interessierst für eine junge Frau, das tut man nicht, wenn man ganz klar heterosexuell ist, dann ist das nicht so, da werdet ihr so Freundin und du weißt ja, wie man Freundin gegenüber empfindet. Aber das ist was anders hier, ne? Als gegenüber deinen anderen Freundinnen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch viele Freundinnen, also die sind alle hetero und ich habe auch viele Bekannte aus dem homosexuellen Freundeskreis irgendwie und ich war auch damals sehr viel homosexuell feiern hier. Im Ruhrgebiet kann man das ziemlich gut. Da habe ich auch nie sowas verspielt, keine Ahnung, und dann kam das auf einmal. Guckst du denn schon mal so auf der Straße auch Frauen hinterher und denkst, oh, nicht schlecht? Ja, doch. Aber ich glaube, das macht jede Frau. Das ist bei Frauen anders als bei Männern. Wenn ein Mann das macht, dann ist das schon ein Indiz, dass er da schon so ein bisschen bi ist. Aber die Mädels gucken ja gerne auch den anderen Frauen nach und denken, hat die wieder ein hässliches Kleid an, ist die schlecht geschminkt und sowas. Ja. Das ist natürlich schwierig. Was ich gerade fragen wollte noch, dieses Kennenlernen, war das in einem bisexuellen Chat? Bist du gezielt dahin gegangen oder war das... Nee, gar nicht. Ein ganz normaler Chat? Ja. Und dann habe ich halt ihr Bild gesehen und dann habe ich sie halt angeschrieben und ja. Ist sie auch in einer Beziehung? Nein. Nee, sie ist also jetzt besser als du. Ja. Hast du den Eindruck, dass sie mehr an dich so herangeht als du an sie? Also, dass sie ein bisschen offensiver ist, dass sie schon... Nee, im Gegenteil, sie ist extrem schüchtern. Ach so. Eigentlich ist und Das ist wirklich ein schwieriges Problem. Was kann man machen? Man kann sich darauf einlassen. Das kann man natürlich letztendlich nicht, das kannst du deinem Freund gegenüber nicht verantworten. Das ist ja wie ein Fremdgehen. Ja, eigentlich ist es das, ja. Ja, ist es schon. Ja, wenn das ist im Prinzip dasselbe, als wenn du einmal schon mit einem Typ rumgeknutscht hättest. Ja, eben. So. Dann würde ich ausflippen, wenn er das mit mir gemacht würde. Stell dir mal vor, er wird das machen oder er wird mit irgendeinem Jungen das machen. Wärst du auch nicht erfreut. Nee, definitiv nicht, auf keinen Fall. Genau. So, dann kann man das verdrängen. Kann man auch. Man kann sagen, okay, ich entscheide mich dafür. Ich habe eine Beziehung, ich liebe meinen Freund. Liebst du deinen Freund? Ja, doch, schon. Ja, aber du hast gerade gesagt, wir führen eine, ich glaube, so war deine Formulierung. Wir führen eine relativ glückliche Beziehung. Was ist, warum relativ? Ja, es gibt halt momentan halt, irgendwie gibt es, glaube ich, in jeder Beziehung irgendwie so ein paar Schwierigkeiten, zeitabhängig. Sag mal, so ein paar so als Schlagworte. Was sind das für Schwierigkeiten? Ja, es sind halt einfach diese üblichen Kleinigkeiten irgendwie. Wann sehen wir uns? Und wenn dann einer von beiden nicht kann, irgendwie, dann ist man direkt zickig und sauer. Und ja, er hat halt viel zu tun wegen seinem Studium. Ich arbeite zurzeit in einer Cocktailbar. Wie alt ist er? 24. Ja. Die Liebe schon ein bisschen nachgelassen gegenüber von vor 2 Jahren? Ja. Ja, es wird halt irgendwann auch ein bisschen Alltag, würde ich sagen. Ja, aber ihr wohnt ja nicht zusammen. Nein. Man freut sich ja auch noch aufeinander, so ist das ja auch nicht. Oder, also wir haben gerade, entweder macht man, also ich habe gerade die Möglichkeiten aufgezählt, sich darauf einzulassen, das kannst du nicht machen deinem Freund gegenüber. Nee. Also heimlich sich einzulassen. Das machen natürlich auch viele Leute, ich finde es falsch, das zu machen, weil du... Ja, das ist auch. Du bist, kommst in eine Lügenwelt rein, das ist einfach für dich auch nicht gut, für dein eigenes Selbstwertgefühl, Selbstverständnis. So, ja. Man kann es unterdrücken, ist natürlich schwierig, wenn man, manchmal kann man das noch, wenn man sich, man muss sich ja mal, oft mal im Leben entscheiden, entweder gehe ich jetzt zu dem Menschen oder zu dem, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Das kann man manchmal, manchmal kann man das aber auch nicht, wenn es einen zu sehr schon erwischt hat, das kann ich jetzt nicht bei dir so einschätzen. Wenn es dich schon sehr erwischt hat und dich sehr beschäftigt, dann musst du es deinem Freund beichten. Dann liegen alle Karten auf dem Tisch und dann wird es, werden die Dinge ihren Lauf nehmen. Ja. Ich habe auch gerade ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass mein Freund zuhört, weil wir hören das, also wir hören dich ziemlich oft eigentlich abends. Dann hast du es aber vielleicht auch ein bisschen, aber vielleicht auch ein bisschen gehofft, dass er es hört. Dann brauchst du es ihm nicht direkt ins Gesicht zu sagen. Nee, also ich weiß, dass Laura zuhört, das weiß ich. Ah ja. Irgendwie, aber ich hoffe nicht, dass er jetzt gerade zuhört. Aber das ist ja interessant, wenn du sagst, Laura hört zu, dann hast du ihr quasi so ein bisschen eine Verliebtheitserklärung gemacht, ne? Jetzt über den Sender. Ja, schon irgendwie. Das hat ja ein Gewicht. Ja. So, wenn Nesa dein Freund noch zugehört hätte, dann ist natürlich Rambazamba angesagt, ne? Mhm. Ja, schon. Also dann darf ich mich auf jeden Fall auf einstellen, dass eigentlich Lina, muss einen Anruf kippen. Ja, eigentlich, Lina, nach diesem Telefonat musst du es deinem Freund sagen. Eigentlich schon. Ich glaube, das ist die logische Konsequenz, ja. Allein schon deshalb, es könnte auch noch jemand anders dich gehört haben, vielleicht ein Bekannter wiederum von deinem Freund, und dann erfährt dein Freund das um 1000 Ecken und das ist ganz mies. Ja, ich weiß noch nicht wie, ne? Na, Lina, ist das so schwer zu sagen? Du erzählst es ihm genauso, wie du es mir erzählt hast gerade. Nee, das kann ich nicht. Das musst du. Du musst es. Was bleibt dir alles übrig? Du kannst doch nicht schön färben. Nee, das sowieso nicht, aber ich traue mich irgendwie nicht. Ja. Was glaubst du denn, wie die... Vielleicht ist das auch ein bisschen die Verlustangst. Hat man immer, wenn man 2 Jahre mit jemandem zusammen war, das ist eine lange Zeit, dass man Angst hat, den zu verlieren. Man weiß gar nicht, auf was man sich Neues einlässt. Du weißt überhaupt nicht, was mit dir, mit deiner Identität so ist. Bin ich nur bisexuell? Könnte ich überhaupt mit einer Frau eine Beziehung führen? Ist mir schon klar. Vor allem, was mein Freundeskreis dazu sagt. Was der Freundeskreis und was die Eltern dazu sagen und so weiter. Klar, ist mir völlig klar, dass du Bammel hast. Aber wenn du in diese Richtung Gefühle hast und wenn die stark sind, dann musst du auch den Weg gehen. Aber das musst du offen mit deinem Freund machen. Ja. Was glaubst du denn, was Laura jetzt sagen wird, wenn die sich meldet nach dem Gespräch? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob sie mich für total bescheuert erklären wird oder ob sie sich vielleicht auch freut oder keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ich habe ihr auch irgendwie nur per SMS schnell mitgeteilt. Ja, aber ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass du wusstest, dass sie zuhört, hast du das schon so ein bisschen genutzt, ja, um ja so eine versteckte Liebeserklärung zu machen. Kann das sein? Ja, vielleicht. Ach, Lina. Da gibt's keine goldene Lösung. Die goldene Lösung gibt's nicht. Du musst sprechen. Du musst mit deinem Freund sprechen. Ja. Und dann musst du da durch. Dann wird's Turbulenzen geben. Vielleicht, läuft alles wieder auf deinen Freund hinaus, kann ja sein, dass das einfach mal so eine Erfahrung war, kann ja auch sein. Aber es kann auch alles anders sein. Was meinst du denn, was deine Eltern sagen würden, wenn du mit einer Freundin ankämst? Ja, gute Frage. Ich ziehe jetzt am 1.6. auch aus. Ja, Keine Ahnung, also ich glaube schon. Also ich weiß, meine Mama hatte mir mal irgendwann erzählt, dass wir damals an so einem Fotoladen vorbeigelaufen sind. Und da war wohl irgendwie, da war ich 13, 14. Mhm. Und da war halt ein Foto von einer ganz hübschen Frau. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Foto mit ihr vorbeigelaufen bin, bin ich davor stehen geblieben. Ach guck, mit 13 und schon. Ja, irgendwie, ich habe auch keine Ahnung. Und dann hat sie gesagt, ach, irgendwas stimmt doch nicht mit dir. So. Und dann fand ich das schon irgendwie... Das ist einfach verrückt. Also, das ist aber wirklich irre. Ja. Aber ich glaube ja immer, dass Mütter so, das sowieso wittern, was mit den Kindern los ist. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich glaube, meine Mama hätte damit auch nicht so ein großes Problem. Also meine Eltern leben noch zusammen. Mhm. Und ich glaube, meine Mama hätte damit, glaube ich, auch nicht so ein großes Problem wie mein Papa. Weil ich habe noch Geschwister. Mhm. 3 Brüder habe ich. Und, Lass uns mal nicht so weit spekulieren. Es geht jetzt erstmal um dich und wie du dein Leben gut führst und wie du dich wohlfühlst und alles andere kommt danach. Jetzt würde ich mal sagen, wir beenden mal das Gespräch, weil bestimmt gleich das Handy bei dir klingelt. Ja. Oder es kommt irgendwas. Ich glaube auch. Ich glaube direkt 2-mal. Also Lina, alles Gute. Wir haben, glaube ich, alles besprochen. Ja, du musst handeln. Alles Gute. Ja. Viel Glück. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer in die Mail mit reinzuschreiben und schreibt eure Mail nicht zu lang, sondern relativ kurz. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, ich habe aufgegeben. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich ja eigentlich wirklich rundherum aufgegeben haben. Aufgrund einer Erkrankung, vielleicht einer sehr schweren Erkrankung, eines schweren Schicksalsschlages oder vieler Schicksalsschläge, die vielleicht hintereinander stattgefunden haben, eine Sucht oder vielleicht aufgrund vieler Misserfolge so im Leben. Vielleicht aber auch aufgrund einer großen Schuldenlast, die auf ihnen ruht. Ich habe aufgegeben, das ist unser Thema morgen und ich würde gerne mit euch darüber sprechen. Vielleicht muss man das ja noch gar nicht so endgültig sagen und wir finden in dem Gespräch irgendeine Lösung. Aber wie auch immer, wenn ihr denkt, ihr habt das Gefühl, ihr habt aufgegeben, dann meldet euch ab 0 Uhr unter unserer Nummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, um 1.46 Uhr geht's weiter mit dem Matthias und Matthias ist 38. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Matthias. Ja, guten Morgen, hier ist der Matthias. Mir ist vor 10 Wochen, habe ich meine Frau und mein Kind verloren bei einem Wohnungsbrand. Vor 10 Wochen. Ja, ich bin kurz nochmal ins Büro, was erledigt. Und dann bin ich ein paar Stunden später zurückgekommen. Hm. Und da war die Feuerwehr, Polizei da. Und wo ich das gesehen habe, wollte ich reinrennen, aber die haben mich nicht reingelassen. War das am Abend? Das war nachts, ja. Ich habe nochmal was im Büro gearbeitet, weil ich nachts mehr Ruhe habe, weißt du. Ja. Und es ist so schrecklich. War das ein großes Haus oder ein Familienhaus? Es war ein normales Haus, Mietshaus. Wie viele wohnten da noch? Da haben 2-3 Leute gewohnt. Die waren aber auch nicht da, die waren im Urlaub. Und es hat eure Wohnung gebrannt? Ja, so ein Kabelbrand hat es gegeben und die alle beide haben geschlafen. Wie alt war dein Kind? 2 Monate alt. 2 Monate alt. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, Domian. Du wolltest noch rein? Fertig. Ja, verstehe. Ich verstehe. So scheiße, ich habe meine Frau verloren. Du wolltest? Wär ich nach zu Hause geblieben. Schlief deine Frau und das Kind? Ja. Ja. Durch diese starke Rauchentwicklung, weißt du, ja, haben die dann sie erstickt. Und die Schwiegereltern, die hat es auch sehr getroffen, aber die geben sich Mühe, um mich zu kümmern und meine Freunde auch. Aber heute ist wieder so ein Tag, da habe ich die Bilder angeschaut. Momentan bin ich sehr unter Beruhigungsmedikamente vom Arzt. Ich verstehe. Weil sonst würde ich durchdrehen, weißt du. Du hast gerade gesagt, war das vor 2 Wochen? Ich habe gesagt, vor 10 Wochen. Vor 10 Wochen, Entschuldige. Ja, und dann eine Woche später war die Beerdigung. Weißt du, wie schlimm das ist, wenn du ein Kindersarg? Das ist so. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du hast versucht, an dem Abend in das Haus reinzukommen. Ja, aber und die Feuerwehr, die Polizei hat mich nicht reingelassen. Ja. Wie? Weil es war eine ganz starke Rauchentwicklung, da ist ein Schmorbrand oder ich weiß nicht genau. Und wo ich das gesehen habe, da wollte ich reinrennen. Aber die haben mich wirklich ums Verrecken, Entschuldigung, nicht reingelassen. Wie lief das denn dann weiter ab? Bist du vor dem Haus stehen geblieben und hast abgewartet oder wie ging das? Dann habe ich erstmal gefragt, was da los ist. Und haben die mir erklärt, Kabelbrand. Und dann habe ich gefragt, was ist mit meiner Frau, mit meinem Kind? Und dann kam der Feuerwehrmann und hat gesagt, die sind in dieser starken Rauchentwicklung, sind sie erstickt. Da wussten dann, die das schon? Ja, und dann haben sie im Notfall Seelsorger gerufen. Dann bin ich erstmal zusammengebrochen, habe einen Nervenzusammenbruch bekommen, habe dann geschrieben, rumgeschrieben. Als die das zu dir gesagt haben, hatten die deine Frau und dein Kind schon aus dem Haus herausgeholt? Die haben das dann gerade rausgetragen. Also, hast du deine Frau und dein Kind noch gesehen? Ja. Aber deine Frau und dein Kind waren nicht sichtbar verbrannt. Sie waren durch den Rauch. Nur erstickt durch diese starke, ziemlich ganz schlimme Rauchentwicklung. Und die sind sofort verstorben in dem Haus. Ja. Und der Notarzt konnte nichts mehr tun. Du machst dir Vorwürfe, dass du weggefahren bist? Ja. Bist du öfters abends mal weggefahren zur Arbeit noch? Nein, ich mache eigentlich nachts die Büroarbeiten, weil ich da mehr Ruhe habe und keinen Stress habe. Hm. Ich wollte eigentlich nicht wegfahren, aber es waren noch ein paar Papiersachen zu erledigen. Hm. Ich mache mir Vorwurf für Domian. Also kann man sagen, dass es ein furchtbarer Zufall und Unglücksfall war, Aber warum gerade ich? Das verstehe ich nicht. Ich meine auch, dass gerade in dem Moment, als du weg warst, dieser Schmorbrand ausgebrochen ist, in dem du natürlich keine Schuld trägst und du es auch nicht hättest verhindern können. Ja, gut, wenn du da gewesen wärst, aber es war einfach ein furchtbares Unglück. Ein furchtbares Unglück. Aber weißt du, ich habe wirklich gekämpft um diese Frau, dass ich die Frau bekomme. Und jetzt ist sie weg. Ich habe mir vorhin die Bilder angeschaut. Ich fühle mich, Entschuldigung, so scheißdreckig. Ich meine gerade, Domian, mir reißt jemand das Herz raus. Weißt du, wie das ist? Wenn man einen Druck hat auf der Brust. Wie lange wart ihr, kanntet ihr euch? 3 Jahre. Und das Kind war so klein. Ja. Wie hast du denn jetzt die letzten 10 Wochen, wie hast du die überhaupt überlebt? Was hast du getan? Ich habe bis jetzt nichts mehr gegessen, nur Kaffee getrunken. Ich war schon ein paar Mal suizidgefährdet, aber immer wieder haben meine Freunde mich zurückgehalten. Ich wollte Tabletten im Docs machen, das heißt Tabletten nehmen. Und die haben mich immer wieder davor bewahrt, weil ich einfach keinen Sinn mehr sehe in meinem Scheißleben. Aber du warst nicht in einer Klinik in den Wochen irgendwann nein, mal? Nein. Ich wäre jetzt gerade betreut von meinem Hausarzt. Aber betreut hast du, bist du dann wie jetzt zum Beispiel alleine da, wo du jetzt wohnst? Ich bin jetzt alleine, ja. Ich habe jetzt eine ganz kleine Wohnung. Und bekommst du starke Beruhigungsmittel? Oder? Ja, ziemlich starke. Aber trotzdem helfen die nicht viel. Aber weißt du, wenn ich die Bilder angucke, so schrecklich. Ja. Ich bin so am Rad drehen, Domian. Hilf mir bitte. Du hast gerade von den Schwiegereltern gesprochen. Hast du mit denen engen Kontakt? Ja, na klar. Die sind zwar sehr geschockt und total fertig, aber sie versuchen auch für mich da zu sein, weißt du. Es gibt aber niemand anderes, der dir irgendwie eine Schuld zuweist, nach dem Motto, hättest du nein, mal... Absolut nein, absolut nicht. Nein, es ist bewiesen, dass es nicht meine Schuld war. Nur weil du kennst doch die Feuerwehr, wo immer, wenn sie hinterherkommen, untersuchen die Experten. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Domian. Ich habe wirklich 1 Stunde probiert, um mal mit dir zu sprechen. Ich war mir nicht böse. Ja. Was hast du die ganzen Tage so getan in den letzten Tagen? Also nur die Bilder angeschaut. Wenn ich ihr Parfüm gerochen habe oder ihre Musik gehört habe, ich bin immer so am Rad gedreht. Ich bin so durchgedreht. Und ich kann die Sachen nicht fortschmeißen. Ich kann es nicht. Es ist das Problem, weißt du. Ich erahne das so sehr, was in dir vorgeht, Matthias. Verstehen kann man das natürlich nur, wenn man es selbst erlebt. Aber ich glaube, das ist so normal, was du gerade durchmachst. Das ist so ein Unglück. Das ist so ein unfassbares Unglück, für das es keinen Trost gibt. Ich habe schon 10 Kilo abgenommen, weil ich nur Kaffee trinke. Du kannst deiner Arbeit auch nicht nachgehen im Moment. Nein, deshalb habe ich mich beurlauben lassen. Ja, was machst du vom Beruf? Ist mir momentan scheißegal. Ja, was machst du vom Beruf? Ich bin im Büro bei der Berufsfeuerwehr. Ich tue die. Ach, du bist ja noch bei der Berufe. Du bist ja noch bei der Feuerwehr. Die Abrechnungen mache ich nur, die Abrechnungen. Ach so. Und ist das die Feuerwehr, die dann auch dann zu deiner Wohnung gefahren nein, ist? Nein, das war eine andere Sache. Ja. Du sagst, du bist in Betreuung von deinem Hausarzt. Der kriegt deinen Zustand ja mit, so wie du jetzt bei mir das auch zeigst. Das Problem ist, weißt du, Domian, ich lasse ihn nicht an dir dran, weil, weißt du, sich mit diesem Schmerz auseinanderzusetzen, da habe ich Angst davor, weil es so weh tut. Es also, tut so weh, Domian. Du weinst vor dem nicht so wie jetzt gerade hier bei mir. Doch. Aber das tut so weh. Ich habe Angst, diesen Schmerz zuzulassen und drüber zu reden, weißt du? Verstehe. Weil das so weh tut. Ich meine, gerade mein Brustkorb platzt, ja. Ich glaube es dir so sehr. Und ich wirklich erahne, was für eine Hölle in dir gerade stattfindet. Ich gucke auch jeden Abend deine Sendung. Ich überlege jetzt. Ich bin ein ganz toller Mensch. Ich überlege jetzt gerade, was du am klügsten tun kannst, um diesen Schmerz zu ertragen. Natürlich ist übergangsweise ein Medikament durchaus okay. Aber das weißt du, das betäubt nur und das ist auch blöd. Ja. Für eine Weile betäuben ist ja nichts gegen einzuwenden. Und wenn die Wissen nach, ist dann nicht wieder dieselbe Scheiße da. Hast du mal überlegt, wäre es für dich eine Überlegung, wenn du freiwillig in eine Klinik gehen würdest? Ich denke mittlerweile, sollte ich da hingehen, ja. Aber ich weiß nicht wo, was, wie und... Weißt du, Matthias, es gibt ja kaum ein schlimmeres Unglück als das, was du gerade erfahren hast. Und das ist fast übermenschlich, wenn man das alleine schaffen soll. Das schafft man nicht alleine. Nee, ich kann es nicht. Weißt du, ich sag dir ganz ehrlich, in den letzten 5 Tage, bin ganz ehrlich, habe ich so oft Suizidversuche hinter mir gebracht, aber ich habe es nie geschafft. Ich weiß auch nicht, ich habe gerade so gedacht, als du gesagt hast, ich gucke mal die Bilder an. Da habe ich im ersten Moment so gedacht, vielleicht ist es gar nicht gut, dass der Matthias die Bilder anguckt, weil das macht den Schmerz noch schlimmer. Aber andererseits kann ich das auch wiederum verstehen, dass man so eine Sehnsucht hat und so einen Schmerz, dass man das Liebste, was man hatte, auch nochmal angucken möchte. Weißt du, ich habe um die Frau gekämpft und der Kinderwunsch hat dann geklappt und sie ist jetzt weg. Das kapiert mein Gehirn nicht. Mein kleines Kopfgehirn kapiert es nicht. Der Mensch ist weg. Das kann man nicht kapieren. Man kann es nicht kapieren. Ich wollte am liebsten auf die Beerdigung hinterher springen, in das Loch. Wie hast du denn diese Beerdigung überhaupt überstanden? Ach Gott, da bin ich durchgedreht. Echt, aber da. Ich bin total. Und dann ist nochmal in Rettung gekommen und dann hab ich da. Ach so. Es war so schlimm. Ich hab geschrien und. Ich hab einfach diesen Schmerz, weißt du, aus mir rausgeschrien, Domian. Ja, was auch gut ist. Was sicherlich gut ist. Was hast du als letztes mit deiner Frau besprochen und gesprochen? Ich habe mit ihr noch ein schönes Abendessen. Ich habe ihr noch eine kleine Überraschung. Ich war immer so ein Mensch, wo ihr Geschenke macht oder liebe kurze Botschaften schreibt. Habe dann mit der Kleine geknuddelt und habe gesagt, wir sehen uns bald wieder. Weißt du, das Wichtige ist im Leben, man darf sich nie streiten mit seiner Frau, weil man nie weiß oder egal mit wem, was kommt. Immer im Guten auseinandergehen. Aber ich will dir mal sagen, wie schön, was du gerade gesagt hast. Dass du mit deiner Frau und deinem Kind einen schönen Abend hattest. Dass ihr wirklich nicht irgendwie gestritten habt oder irgendwie Nein. über Alltagsprobleme euch einfach nur. Nein. Ihr hattet einen schönen, es hat sehr schön geendet an dem Abend. Ja, schön geendet, aber zur Katastrophe. Zur Katastrophe geführt dann natürlich. Aber ihr beiden habt euch gut verstanden und du warst nett zu deinem Kind und du hast mit deiner Frau schön gesprochen. Ich wollte noch mal an die Tankstelle fahren, ihr Blumen. Es gibt ja gewisse Tankstelle, die haben auch Blumen nachts. Wollte ich eine Blume holen. Und dann passiert was. Matthias, ich, so wie du mir jetzt erscheinst, glaube ich, wäre das wirklich das Klügste, wenn wir werden dir erstmal gleich ein bisschen im Hintergrund dabei behilflich sein, wenn du dich selbst in eine Klinik einweist. Eine gute psychosomatische Klinik, wo du ordentlich betreut wirst. Aber Domian, gib mir noch eine Minute, aber ich habe Angst, mich dann mit diesen Schmerz aus, weil das so höllisch weh tut, weißt du, dann drehe ich wieder durch. Das kannst du ja da den behandelnden Ärzten so sagen. Du wirst mit Menschen, du wirst an Ärzte kommen, die mit solchen extremen Situationen gewöhnt sind, der Patienten. Das heißt, die werden schon wissen, wie sie dich an den Schmerz heranführen oder wie sie dich auch ein bisschen erstmal retten und wegholen von dem Schmerz. Aber lass dir helfen. Ich glaube, das ist die Hölle, wenn man im Moment alleine im Zimmer sitzt, die Bilder sich anguckt und dieses Unglück sich vor Augen führt. Weißt du, noch ganz kurz bitte, weißt du, wie schlimm das ist? Der Geruch von meiner Frau ist in meiner Nase, weißt du? Ja, ich glaube es. Ja, ich glaube es. Ja, ich kann das so gut, kannst du mir so gut vorstellen. Ja. Matthias, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ja. Also, jetzt muss ich hier leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und gleich rufen wir dich wieder an und dann überlegen wir gemeinsam. Sag dir nur kurz, bist ein ganz lieber Kerl. Ich hab dich, mag dich sehr, mach weiter so. Ich verfolge jeden Abend deine Sendung, ja? Dankeschön. Wir melden uns gleich wieder. Leg bitte auf. Vielen Dank. Tschüss, Matthias. In der Technik heute Nacht Henrik Hage und unser Thema morgen heißt: Ich habe aufgegeben. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen.